Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Philipperbrief, Kapitel 3, Vers 13 bis 14. Nein, liebe Freunde, ich bin noch nicht alles, was ich sein sollte, aber ich setze meine ganze Kraft für dieses Ziel ein. Indem ich die Vergangenheit vergesse und auf das schaue, was vor mir liegt, versuche ich, das Rennen bis zum Ende durchzuhalten und den Preis zu gewinnen, für den Gott uns durch Christus Jesus bestimmt hat. Gott segne dieses Wort. Weiter voran. In diesem Bibelvers hier, die Bibelversen aus dem Philipperbrief, lernen wir mehr, was es bedeutet, weiter voranzuschreiten. Und Paulus hilft uns zu verstehen hier, dass es wichtig ist, die Vergangenheit zu vergessen, mit Gottes Hilfe. Das ist ganz wichtig. Denn es geht darum zu verstehen, dass Gott, also hier, wenn es heißt Christus Jesus, Paulus schreibt es, schreibt eben nicht Jesus Christus, sondern sagt Christus Jesus. Er sagt, es bezieht sich jedes Mal auf Jesus, aber er sagt das halt in anderer Form. Ja, also lasst euch da nicht verirren oder in die Irre führen. Das ist einfach so, wie Paulus schreibt. Und wichtig ist hier, dass er versteht, dass es darauf ankommt, die Vergangenheit zurückzulassen mit Gottes Hilfe, denn Gott hat einen Plan, einen persönlichen Plan für ihn und auch für uns, für alle Menschen, die wir zu Jesus Christus kommen. Ja, er versucht, das Rennen bis zum Ende durchzuhalten und den Preis zu gewinnen, für den Gott uns durch Christus Jesus bestimmt hat. Gott segne dieses Wort. Und dieser Preis, das ist eben keine gute Tat, aber es ist unser Anliegen, dass wir, egal was passiert ist in der Vergangenheit, es können so viele Sachen gewesen sein. Vielleicht ist uns Leid zugefügt worden, ja. Oder wir hatten Leute oder Familie auch in unserem Leben, die uns möglicherweise Leid zugetan haben. Menschen haben sich abgewandt von uns oder Freunde, Bekannte haben uns verlassen zeitlebens oder waren eigentlich nie unsere Freunde oder wie auch immer. Oder wir haben Enttäuschungen, ja, unsere Karriere, wir haben dies oder das geplant, aber es ist nicht so geworden und es ist nicht so gekommen. Und da kann es passieren, dass Menschen sich dann fixieren auf die Vergangenheit. Und die Bibel sagt uns eben, dass wir, nein, das wollen wir nicht tun, sondern weiter voranschreiten. Darauf kommt es an. Aber das können wir in eigener Kraft nicht tun. Und da hilft uns eben unser Herr Jesus Christus. Und es ist nur unser Herr Jesus Christus, der uns helfen kann, denn er ist Gott im Fleische und er ist für uns gestorben am Kreuz und wieder auferstanden. Und nur durch den Heiligen Geist, den er uns geschickt hat, in einer persönlichen Beziehung mit ihm, kann er uns heilen. Wir müssen aber ihn uns heilen lassen. Also wir sagen ihm, wir kommen als reuige Sünder, wir sagen dies und das ist passiert oder ich habe noch Schwierigkeiten mit, lieber Jesus, ich habe noch Schwierigkeiten mit diesem oder jenem. Und ich habe manchmal, was ist denn dein Plan für mein Leben? Und dein Zeitrahmen, ja, ich habe mehr oft denken wir, dass wenn wir beten, dass Gott dann sofort irgendwie alles in die Gänge setzt. Ja, er könnte das tun, aber meist tut er das nicht. Und das sehen wir auch in den verschiedenen Bibelpersonen, ja, echte Menschen, echte Situationen, dass er oft eine Zeit, wo er unseren Glauben festigt, wo wir einfach Gott vertrauen müssen und Gott vertrauen können, aber wir wissen das, ja, wir haben die Bibel, Gottes Wort als unseren Vorteil, den hatten viele Menschen zu der Zeit eben nicht. Den hatten die Menschen eben zu der Zeit nicht. Ja, im Neuen Testament hatten die Menschen, die frühen Christen, hatten das Alte Testament. das Neue Testament aber noch nicht. Wir haben den Vorteil, dass wir das Alte und das Neue Testament haben, also Gottes Wort. Und das ist so ein Geschenk und das wollen wir uns zu Herzen nehmen. Und vor allem im Philipperbrief, auch sehen, der Philipperbrief ist einer der Briefe, wo Paulus die Leute nicht nur ermahnt, die anderen Briefe sind so, er macht sich sehr Sorgen, dass die Menschen zu der Zeit der Glaubensgemeinde von Christus abgewandt sind. Aber im Philipperbrief, lest mal durch, den ganzen Philipperbrief, sehen wir, dass die Herzen der Menschen Christus zugewandt sind. Also es ist ein sehr, sehr positiver Brief in dem Sinn. Aber worauf es ankommt, Paulus versucht zu sagen, ja, macht weiter so, eure Herzen sind Christus zugewandt und macht weiter. Und darauf kommt es an. Also Philipperbrief ist einer der Briefe, wo man wirklich, das macht uns Mut und auch Hoffnung einfach Freude. Freude und Dank wird da ausgesprochen. Aber eben auch eine Mahnung, auch in dem Sinne, dass es weitergeht, weiter voran, ja, in Christus, nicht nur zu glauben, aber in Christus zu leben. Und ihr könnt auch nochmal dann eine Sache ausnutzen im Kolosserbrief. Da ist ein wunderbares Gebet von Paulus auch, der dann hier schreibt im 1. Kolosserbrief, Vers 9 bis 14. Nicht 1. Kolosserbrief, aber Kolosserbrief. Es gibt nur einen Kolosserbrief oder das Buch der Kolosser, Kapitel 1, Vers 9 bis 14. Lest das mal selber durch, das ist ein Gebet, das könnt ihr auch nutzen, wenn ihr wollt, aber eben auch eine Ermutigung, weiter voran zu schreiten, egal was passiert und egal was passiert ist. Und darauf kommt es an. Und lieber Jesus, wir danken dir hier für dein Wort und dass du uns hilfst, weiter voran zu schreiten. Das können wir mit einer Kraft nicht tun. Und wir beten, dass du uns hilfst, uns auf dich zu fixieren, auf das Kreuz, ja, dein Kreuz, lieber Herr Jesus, und dass du uns hilfst, die Vergangenheit zu überwinden in deiner Kraft, lieber Jesus, nicht in unserer Kraft. Und wir sind begeistert. Wir warten und wir sind voller Freude und Hoffnung, dass du uns zeigst, was du vorhast in unserem Leben, in deinem persönlichen Plan und Zeitrahmen für uns. Und es ist auch für jeden Menschen unterschiedlich, wichtig auch für uns, das zu verstehen. Wir danken dir, Herr Jesus, und beten dies in deinem geheiligten Namen. In Christus' Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.